Die Stunde des Soldaten kennt dem Schmerz zum Trotz nur ein Gebot: Vorwärts. Dieses Signal zum Angriff ist heller, fordernder, zwingender als das Raunen der Furchtgedanken, die vom Schmerz und Tod lähmende Kunde geben wollen. Der Angriff ist das siegreichste Mittel, die Furchtgedanken zu vertreiben. Wir kämpfen gegen Schmerz und Tod. Das ist der Aufstand unseres Lebens. Die Leistung, die aus Mut und Willen die Tat zu formen weiß, ist unser Beitrag für die Ewigkeit in der Wirklichkeit dieser Welt. Wir Soldaten wissen, dass wir, wenn wir tapfer durch die Tore des Schmerzes und des Todes schreiten, Träger der Ewigkeit unseres Volkes sind. Denn die Breschen, die wir in die Mauern der Feinde schlagen, öffnen unseren Kindern und Enkeln die Wege in die Zukunft. Unsere Weisheit ist, dass wir nicht an dem Schmerz der Gegenwart kranken dürfen, sondern diese Gegenwart gestalten müssen. Wir wuchsen darum aus der Welt der Bürgerlichkeit, die ihrer Geborgenheit zuliebe aus Vorbehalten und Rücksichten sich Mauern errichtet, die sie gegen die totalen Forderungen der Wirklichkeit abgrenzen sollen, weil wir im Denken und Handeln konsequent wurden. Am Ende unseres Denkens steht die kriegerische Tat, die uns aus dem Zufall des Alltags in das schöpferische Reich der wirklichkeitsgestaltenden Idee führt. Schmerz und Tod sind uns keine Schreckgespenster mehr. Und wenn sie noch so drohend unseren Weg, der zur Verkommenheit der Übereinstimmung zwischen Willen und Tat führt, begleiten. Gestern noch, inmitten einer verzagten, kleindenkenden, bürgerlichen Umwelt, waren wir einsam in unserem Volke. Konsequente soldatische Menschen, Krieger, wie wir sie nennen, waren so selten, wie große Gedanken überhaupt selten waren. Unser Führer hat erst im Nationalsozialismus die kühle Wirklichkeitslehre geschaffen, die über Furcht und Schmerz erhaben die Welt so zu schauen vermag, wie sie ist. So gewannen wir Soldaten mehr als eine Weltanschauung. Wir lernten, die Welt zu durchschauen, die Hintergründe zu sehen, die feindlichen und freundlichen Gewalten zu erkennen und damit unseren eigenen Standort, unsere Ausgangsstellung für den Angriff zu beziehen. Die kühle Wirklichkeitslehre, die uns der Führer gab, verleiht unserem Standort einen festen, felsigen Untergrund, auf den wir uns zu stützen und zu stemmen vermögen, wenn es gilt, Gebirge des Widerstands zur Seite zu räumen. So wissen wir, dass Krieg und Feindschaft, Schmerz und Tod etwas Naturhaftes sind. Und eine Erlösung aus diesem Naturhaften ist, trotz allen Religionen und Prophezeiungen, nicht gelungen. Denn die Welt will nicht erlöst, sondern gestaltet sein. Wir wissen auch, dass das Leben uns vor die Lösung von Aufgaben stellt, an der wir wohl leiden, an der wir auch untergehen können. Nie aber wird uns das Leben eine mehr oder minder gut gelungene Generalprobe für ein Jenseits sein. Unsere Pflicht bindet uns an die Gestaltung dieser Erde, an die Erfüllung unseres Auftrags, der der Ewigkeit unseres Volkes dient. Feind sein können. Schon die Abwehr des Angriffs der uns feindlichen Umwelt verlangt von uns die Mobilmachung des Willens, die Bereitschaft. Wer aber Herr seines Lebens und Gestalter seines Schicksals sein will, für den genügt es nicht, dass er seine Kräfte nur zur Verteidigung einsetzt. Er muss darüber hinaus zur angreiferischen Tat schreiten. Jeder Schritt aber ist von Gefahr umdroht, erregt die Feindschaft anderer, führt in Abenteuer und Nöte, stößt auf Widerstände. Es ist nicht verwunderlich, dass Schwache diesem Vorwärtsgehen nicht gewachsen sind und die Geborgenheit, die Sicherheit des Ruhens, dem Ungewissen und Abenteuerlichen des Wanderns vorziehen. Zum Ziel des Lebens, zur Erfüllung der großen Pflicht aber gelangt nicht der Ruhende, sondern eben nur der Schreitende, Wachsende, durch die Überwindung stärker werdende. Die Erkenntnis, dass die Welt voller Feindschaft und Widerstände ist, verpflichtet uns selber, den Widerständen Feind zu werden. Feind sein wollen ist die Frucht der Erkenntnis. Feind sein können ist ein Ziel der Mobilisation unseres Willens. Wir wollen den Mut haben, den Gedanken der Feindschaft zu Ende zu denken. Gewiss, Feindschaft ist im Grunde etwas Zerstörerisches. Denn da wir aus dieser und nicht aus jener Welt sind, lieben wir den Feind nicht, sondern fühlen in uns den Befehl unseres Instinktes, den Feind, der ja nicht nur Widerstand leistet, sondern darüber hinaus selbst zum Gegenangriff schreitet, zu vernichten. Du oder ich. Das ist die uralte Parole der Feindschaft. Gewiss, das Evangelium, du oder ich, hört sich lieblicher an. Aber zuvor müssten du und ich auf eine Ebene jenseits der Lebenswirklichkeit gebracht werden. Nur in der Schicksalsgemeinschaft eines Volkes ist die Einheit von Willen und Sehnsucht, von Gestaltung und Tat vieler Menschen gegeben. Hier eint das gemeinsame Blut, die Rasse, die Verbundenheit des Zieles, die Not. Wohl dem, dessen Leib und Seele zum Kampf gerüstet ist, wohl dem, der Feind sein kann. Wir kennen die Gesetze von Sympathie und Antipathie, von Zuneigung und Abstoßung. Diese Gesetze leugnen zu wollen, hieße die Augen schließen vor der Wahrheit und der Wirklichkeit. Und nur Menschen, die aus der Furcht, der Lüge oder der Dummheit stammen, schließen die Augen, um nicht sehen zu müssen. Wer Feind sein kann, versteht zu hassen. Der Hass ist zu Unrecht als etwas Unedles, als etwas Dämonisches geächtet worden. Und doch ist der Hass eine Regung unseres Instinktes, eine Willensäußerung unserer Seele. Wenn wir nicht die Knechtschaft zu hassen vermögen, können wir auch nicht die Freiheit lieben. Es gibt keine Feindschaft ohne Hass. Es sei denn, wir wehrten uns ohne Instinkt und nur aus Gewohnheit, vielleicht auch nur aus Auflehnung gegen eine Unbequemlichkeit. Wir müssen die Feinde der Freiheit unseres Volkes hassen können, um den Willen zu ihrer Vernichtung aufzubringen. Nur ein gezähmter Mensch, ein verherdetes Gewohnheitstier, ein Mensch, der Instinkt und Seele verlor, vermag nicht mehr zu hassen. Er ist aber auch nicht der Liebe fähig. Denn die wahre Liebe will schaffen und tätig sein, Tat und Schaffen aber stößt stets auf Widerstände. Denken wir konsequent zu Ende, weichen wir dem Hass nicht mehr aus, sondern bekennen uns zu ihm wie zu allen großen und edlen Leidenschaften, aus denen die Taten geboren werden. Um totale Menschen zu werden, Menschen, deren Willen und deren Taten eine Einheit bilden, müssen wir Hass und Feindschaft gegen die Versuchung empfinden, die uns die Feigheit oder die Verlockung der Eitelkeit, die Ruhesucht oder der Hang zur Bequemlichkeit ins Herz raunen wollen. Wir müssen nicht nur selber vor den Versuchungen in uns auf der Hut sein, sondern hart und unerbittlich alles hassen, was uns kleiner, unkriegerischer und demütiger macht. Der Kampf gegen die Selbsterniedrigung schafft die Voraussetzungen zur freien Entfaltung unserer Kräfte, zum Wachstum, zum Emporsteigen. Die Wirklichkeit des Lebens erkennt eine Erhöhung, die aus der Erniedrigung stammt, nicht an. Werfen wir uns in Demut in den Staub, so hebt uns das Schicksal nicht tröstend auf, sondern setzt uns den Fuß in den Nacken.